Das nigerianische Nationale Kim Il-sung-ismus, Kim Jong-il-ismus Studentenkomitee, warf am 27. April in einem Beitrag auf seiner Internet-Homepage den USA und ihren Anhängerstaaten die Behauptung vor, dass die TVIAK gegen das Völkerrecht und die UNO-Resolutionen verstoße. Weiter kritisierte die Organisation die Unterdrückung der TVIAK durch diese feindseligen Kräfte.